der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Was ist der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Was ist der Mensch, kann man ihn berechnen, was er nicht kennt? Muss er kennenlernen, weil er sich grämt und sich schämt und sich denkt, was er tut, was er will, wurde ihm geschenkt. Doch der Mensch ist in der Nahrungskette so hoch, dass sie kleine Tiere fressen. Es ist erlaubt, dass Menschen Tiere schlachten, aber verboten ist das Rauchen unserer Pflanzen. Das ist nicht fair, aber wer lässt sich das gefallen? Der Schöpfer dieser Erde tat uns damit gegen Gefallen. Menschen sind schlau, aber auch zu dumm, um zu merken, wann Schluss ist und was sie tun. Hat es einen Sinn, dass es Menschen gibt, denn wenn die Menschen Langeweile haben, führen sie Krieg. Und man sieht ganz genau, wie blind viele sind. Ich glaub, zu diesem Sinn wurden wir nicht bestimmt. Denn was ist der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Was ist der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Menschen sind stur, sie strotzen vor Gier, denn Menschen wollen nur alles regieren. Sie wollen die Natur am Leben erhalten, doch schaffen es nicht, sie gut zu behandeln. Menschen sind schmutzig, sie machen Dreck, sie konsumieren täglich und werfen viel weg. Sie zeigen Respekt, doch nur vor sich selbst, und das ist suspekt für unsere Welt. Und stell dir mal vor, jeder denkt, es sei perfekt, jeder schaut auf sich selbst und denkt, er wäre ein Held. Der Mensch verhält sich manchmal daneben, deswegen kann man nicht zusammenleben. Tiere werden sich nicht wie die Menschen benehmen. Warum müssen wir den Tieren ähneln? Muss das sein? Das frage ich euch. Ich glaub, wir haben Gott, wenn es ihn gibt, enttäuscht. Denn was ist der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Was ist der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen. Was ist der Mensch, sag's mir, ein Lebewesen, das viel zu spät kapiert wie andere Menschen um ihr kostbares Leben kämpfen.